Hallo, hier ist Grüße aus Deutschland. Sie hören Fasching und Karneval. Alaaf! Hello! Das war ein Faschingsgruß. Wir haben nämlich gerade Fasching. Das ist ein Fest Ende Februar. Man zieht sich lustige Kostüme an und feiert. Man feiert vor allem am Rosenmontag und am Faschingsdienstag, auch Fasnacht genannt. An diesen beiden Tagen feiert man zum Beispiel in München auf der Straße. Hören wir uns das mal an. Hello! Was macht der junge Mann, den wir gleich hören, beim Faschingsfest? Warum seid ihr heute hier? Weil hier ist so lustig. Was ist hier so lustig? Lustig, zum Beispiel heute ist Fasching. Man muss 1000 Küsse nehmen. Was muss man? Küsse. Küsse? Ja. Haben Sie geküsst? 100, 2000. Ach du liebe Zeit. Sind aber, Sie da nicht schon müde? Ich habe eine Freundin. Ah, oh, das geht aber nicht mit den Küssen. Doch. Soll ich auch Ihnen eine Küsse nehmen? Nein, das muss nicht sein. Über die Freundin. Ah, ihr wollt das Fasching, egal. Und was sagen Sie zu den Küssen? Keine Ahnung. Macht es nichts aus am Fasching? Am Fasching ist mal anders, gell? Ja. Danke. Bitte. Was macht der junge Mann beim Faschingsfest? Er küsst alle Frauen. Naja, er will 1000 Küsse haben, aber das heißt nicht, dass die Frauen das auch wollen. Tja, er versucht es eben mal. Viel Glück, Junge. Fasching feiert man übrigens im Süden von Deutschland. Westlich, am Rhein, heißt es Karneval. Und im Norden von Deutschland? Ach, hören Sie selbst, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören eine Frau aus dem hohen Norden, aus Hamburg. Gibt es das auch in Hamburg? Nicht so sehr, nein. Wir haben das auch schon, dass man da zum Fasching geht, aber also so zum Beispiel heute Nachmittag würde man in Hamburg jetzt arbeiten, ganz einfach. Oh. Ja. Also so schön haben wir es im Norden nicht. Aber ich bin ja Gott sei Dank hier. Was machen die Leute in Hamburg an Fasching? Sie arbeiten. Das liegt daran, dass der Norden Deutschlands überwiegend evangelisch oder protestantisch ist. Fasching oder Karneval feiert man nämlich eher in katholischen Gegenden. Ich finde es immer lustig, wie die Leute sich hier verkleiden. Ja, zum Beispiel hat sich ein Mann als Wikinger verkleidet. Die Wikinger waren Nordgermanen, die in Skandinavien lebten. Der Mann hatte Hörner auf dem Kopf und eine starke Männerbrust. Aus Plastik. Entschuldigung, aus welcher Höhle kommen Sie denn? Wir kommen aus dem Wikingerland, Röhrmosia. Warum gerade Wikinger? Ja, das war das Einzige, was gepasst hat, glaube ich. Das Einzige, was gepasst hat. Aber es ist auch wunderschön. Steht Ihnen sehr gut. Danke. Hat auch Erfolg heute gehabt bei den Frauen, es war unglaublich. Die Frauen, die haben meine Brust befühlt. Scheinbar ist das was Besonderes. Warum hat er sich als Wikinger verkleidet? Weil es das Einzige war, was ihm gepasst hat. Das bedeutet, alles andere, was er tragen wollte, war ihm zu klein oder zu groß. Nur die Männerbrust aus Plastik hat ihm gepasst, also war genau richtig. Aber er hatte ja auch Erfolg bei den Frauen. Ja, die Frauen fanden es gut. Du, Adi, du musst dich auch als Wikinger verkleiden. Dann hast du ganz viel Erfolg bei den Frauen. Hab ich auch so. Adi! Der Faschingsverein! Die Herren stehen draußen! Oje, die wollen beide ein Interview geben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein Faschingsverein ist eine Gruppe, die Faschingsfeste organisiert. Leider haben sich die Leute gestritten. Herr Meier wollte, dass alle Mitglieder der Gruppe im Fasching rote Nasen aus Plastik aufsetzen. Und Herr Huber wollte, dass alle Mitglieder blaue Nasen aus Plastik tragen. Tja, das ist ein großes Problem. Hören Sie selbst. Wir hatten schon immer rote Nasen. Aber wir brauchen blaue, das ist modern. Aber Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können diesen Streit beenden. Ich sage Ihnen, was Sie zu den beiden Herren sagen sollen. Sagen Sie bitte zu Herrn Huber, man kann auch mit einer roten Nase lustig sein. Man kann auch mit einer roten Nase lustig sein. Ja, aber blau ist mal was anderes. Und zu Herrn Meier? Man kann auch mit einer blauen Nase Fasching feiern. Man kann auch mit einer blauen Nase Fasching feiern. Ja, aber bei deiner Schnapsnase passt ja nie. Zu Herrn Meier? Passt Ihnen die blaue Nase vielleicht nicht? Passt Ihnen die blaue Nase vielleicht nicht? Doch, doch. Ich kann es ja mal aufsetzen. Bitteschön. Passt. Und zu Herrn Huber? Mit einer roten Nase hat man Erfolg bei den Frauen. Mit einer roten Nase hat man Erfolg bei den Frauen. Ach so, na dann setz ich sie mal auf. Bitteschön. Steht Ihnen gut? Das sieht gut aus. Finden Sie? Na, dann ist ja alles wieder gut. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Hello! Alaaf! Du, Anna, was machen wir jetzt? Na, wir gehen zum Fasching. Zum Fasching? Aber du weißt, da muss man küssen. Darum will ich ja hin. Ah, so. Mit dir, Adi! Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.